Das waren gerade zwei oft gecoverte Klassiker. Bo Diddley's Who Do You Love und Sonny Boy Williamson's Baby Please Don't Go. Die Bo Diddley-Adaption kam von den Woolies und die Woolies kamen in einer Stadt namens East Lansing zusammen, einer Universitätsstadt etwa 70 Meilen nordwestlich von Detroit. Die Woolies-Version von Who Do You Love wurde 1966 für den Produzenten Lou Adler aufgenommen, vermutlich in Los Angeles. Die Platte kam immerhin auf Platz 95 der nationalen Charts. Promotion-Pannen und Lou Adlers Abgang von Dunhill Records verhinderten größeren Erfolg. Die erstaunlichen Gitarrenklänge bei Baby Please Don't Go kommen von einem damals 18- oder 19-jährigen Gitarristen aus Detroit. Ted Nugent heißt er und die Band, in der er damals spielte, hieß The Amboy Dukes. Baby Please Don't Go erschien 1967 und war ein lokaler Hit. Nationaler Erfolg kam dann mit der 68er-Single Journey to the Center of the Mind.